Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, es gab zwei Frauen. Sie hatten dieselbe Mutter. Dritter, sie waren jung in Ägypten. Dort machten sie böse Dinge. Vierter, die Ältere hieß Ohola. Die Jüngere hieß Oholiba. Ohola ist Samaria. Oholiba ist Jerusalem. Sie gehörten mir. Fünfter, Ohola war mir nicht treu. Sie liebte Männer aus Assur. Sechster, diese Männer trugen schöne Kleider. Sie waren wichtige Anführer. Sie ritten auf Pferden. Siebter, sie machte böse Dinge mit ihnen. Sie betete ihre Götzen an. Achter, sie vergaß Ägypten nicht. Schon dort war sie nicht treu. Neunter, darum gab ich sie den Männern aus Assur. Sie wollte diese Männer haben. Zehnter, die Männer nahmen ihr alles weg. Sie töteten ihre Kinder. Sie töteten auch Ohola. Alle Frauen sahen das. Elfte. Ihre Schwester Oholiba sah das. Aber sie war noch schlimmer. Sie machte noch mehr böse Dinge. Zwölfter, sie liebte auch die Männer aus Assur. Sie trugen schöne Kleider. Sie waren wichtige Anführer. Dreizehnter, ich sah das. Beide Schwestern waren gleich. Vierzehnter, Oholiba machte immer weiter. Sie sah Bilder an der Wand. Es waren Bilder von Männern aus Chaldäa. Fünfzehnter, die Männer hatten Gürtel und Hüte. Sie sahen aus wie wichtige Leute aus Babel. Sechzehnter, sie wollte diese Männer haben. Sie schickte Boten nach Chaldäa. Siebzehnter, die Männer aus Babel kamen zu ihr. Sie machten böse Dinge mit ihr. Dann wollte sie die Männer nicht mehr. Achtzehnter, sie zeigte allen ihre bösen Taten. Da wollte ich sie nicht mehr. Ich verließ sie wie ihre Schwester. Neunzehnter, aber sie machte immer weiter. Sie dachte an ihre Jugend in Ägypten. Zwanzigster, sie wollte starke Männer haben. Sie dachte nur an ihre Lust. Einundzwanzigster, du wolltest wieder wie in Ägypten sein. Dort hast du böse Dinge getan. 22. Darum sagt Gott, ich hole deine alten Freunde. Du willst sie nicht mehr. Aber sie kommen von überall her. 23. Die Leute aus Babel und Chaldäa kommen. Pekot, Scho und Co. kommen auch. Auch die Männer aus Assur kommen. 24. Sie kommen mit vielen Wagen. Sie bringen Schilde und Helme mit. Ich lasse sie über dich richten. 25. Ich bin sehr zornig auf dich. Sie werden dir Nase und Ohren abschneiden. Deine Kinder werden sterben. 26. Sie nehmen dir deine Kleider weg. Sie nehmen auch deinen Schmuck. 27. Ich mache Schluss mit deinen bösen Taten. Du wirst nicht mehr an Ägypten denken. 28. Gott sagt, ich gebe dich deinen Feinden. Du hast diese Leute jetzt. 29. Sie werden böse zu dir sein. Sie nehmen alles weg. Du wirst nackt sein. Alle sehen deine Schande. 30. Das passiert wegen deiner bösen Taten. Du hast fremde Götzen angebetet. 31. Du warst wie deine Schwester. Darum bekommst du die gleiche Strafe. 32. Gott sagt, du trinkst aus dem Becher deiner Schwester. Der Becher ist groß und tief. 33. Der Becher bringt Angst und Trauer. Es ist der Becher von Samaria. 34. Du trinkst ihn ganz leer. Du wirst vor Schmerz weinen. Ich habe das gesagt. 35. Gott sagt, du hast mich vergessen. Du hast mir den Rücken gedreht. Jetzt leidest du. 36. Gott sagte, richte Ohola und Oholiba. Sag ihnen ihre schlimmen Taten. 37. Sie waren nicht treu. Sie haben Blut an den Händen. Sie gaben ihre Kinder den Götzen. 38. Sie haben noch mehr getan. Sie machten meinen Tempel schmutzig. Sie achteten meinen Ruhetag nicht. 39. Sie töteten ihre Kinder für Götzen. Dann kamen sie in meinen Tempel. Das war sehr schlimm. 40. Sie riefen Männer von weit her. Die Männer kamen sofort. Die Frauen machten sich schön. 41. Du saßt auf einem schönen Bett. Ein Tisch stand davor. Darauf war mein Öl und mein Weihrauch. 42. Es war laut und fröhlich dort. Männer aus der Wüste kamen auch. Sie gaben den Frauen Schmuck. 43. Ich dachte, sie ist alt und nicht treu. Warum macht sie das immer noch? 44. Die Männer gingen zu ihnen. Sie gingen zu Ohola und Oholiba. Sie waren böse Frauen. 45. Aber gute Männer werden sie richten. Sie bestrafen sie wie Mörderinnen. Sie haben Blut an den Händen. 46. Gott sagt, viele Leute sollen kommen. Sie sollen die Frauen bestehlen. 47. Die Leute werfen Steine auf sie. Sie töten sie mit Schwertern. Sie verbrennen ihre Häuser. 48. So mache ich Schluss mit dem Bösen. Alle Frauen sollen daraus lernen. 49. Ihr werdet für eure Taten bestraft. Ihr werdet für eure Götzen leiden. Dann wisst ihr, ich bin Gott.